Die Wespen, dritte Szene. Die vorigen, zwei Hunde, werden vorgeführt. Der Hundsprozess beginnt. Antikleon, auf dem Präsidentenstuhl als Archon. Steht noch ein Richter draußen? Kommt herein, wie die Verhandlung anfängt, wird geschlossen. Philokleon als Richter. Wer ist verklagt? Der Strafantrag wie hoch? Antikleon liest in einer Rolle. Die Klagschrift hört. Der Hund von Kydaten klagt wider Labes von Exone, dass er den sizilischen Käs allein gefressen. Strafantrag wird mit Feigenholz geprügelt. Philokleon. Ein rechter Hundetod, wenn er verliert. Antikleon. Während der Hund Labes vorgeführt wird. Hier steht er schon, der Angeklagte, Labes. Philokleon. Verfluchter Hund, ein Dieb in jedem Blick, wie er die Zähne fletscht. Mich schreckst du nicht. Wo ist der Hund von Kydaten, der Kläger? Der Hund von Kydaten. Wow, wow. Antikleon. Da ist er. Auch ein guter Labes, der lappt aus jedem Topf und bellt vortrefflich. Zu Philokleon, der aufgestanden ist und den Hund besieht. Komm, setz dich. Zum Hund von Kydaten. Steig auf die Tribüne und klage. Philokleon nimmt den Weinkrug und schenkt sich ein. Lass sehen, derweil kann ich ein bisschen nippen. Hund von Kydaten. Als Kläger besteigt den Trog als Tribüne. Die Klagschrift, die ich wieder den verfasst, auf den Hund Labes deutend. Habt ihr vernommen, Richter, schändlich hat er's mir und dem ganzen Heuhofvolk gemacht. Fort rannt er mit dem Käsleib in die Ecke, sizilisiert, und fraß ihn auf im Dunkeln. Philokleon. Genug, erwiesen ist's bei Zeus, soeben rülpst der Verworfne mir den Käsgestank ins Antlitz. Hund von Kydaten. Und so sehr ich bat, er gab mir nichts davon. Wird der euch Gutes tun, der mir, dem Hund, nicht einen Brocken hinwirft? Philokleon. Er gab dir nichts, Hund von Kydaten, dem Kameraden nichts, Philokleon. Ist ein hitzger Kerl, heiß wie mein Linsenbrei, Antikleon. Bei allen Göttern, Vater, richte nicht, bevor du beide angehört. Philokleon. Mein Junge, die Sach ist sonnenklar, sie schreit. Hund von Kydaten. Ich bitte, sprecht ihn nicht frei, er ist von allen Hunden der größte Egoist beim Fraß. Er legt bei jedem Hafen an und fährt drin rum und leckt den Städten ab den Schmierkäs. Philokleon, seinen zerbrochenen Topf betrachtend. Mir fehlt Käs und Kitt, den Topf da zu verschmieren. Hund von Kydaten. Drum straf ihn scharf, denn hinter einem Busch, das wisst ihr, haben nie zwei Diebe Platz. Macht nicht, dass ich umsonst mich heiser belle, sonst bell ich euch in Zukunft niemals wieder. Philokleon. Potz, potz, welch schwerer Untat ist der Mann verklagt. Gegen den Hahn hinauf? Ein wahres Diebsgenie, nicht wahr, mein Göggel? Weiß Gott, er nickt bejahend. He, du, Archon, wo ist er? Du, gib mir das Nachtgeschirr. Antikleon. Nimm du es selbst, ich rufe jetzt die Zeugen. Philokleon bedient sich des Pistopfs. Die Zeugen vor in Labes Sache, Schüssel, Bratrost, Käsraspel, Mörserstempel, Napf, ihr alten durchgebrannten Kacheln all, erscheint. Zu Philokleon: So setz dich doch, du pissest noch immer? Philokleon, auf den Hund Labes deutend: Der aber, denk ich, wird noch heute kacken. Anticleon: Wirst du denn nie dich ändern, immer noch so hart, so bissig gegen die Beklagten? Zum Hund Labes: Tritt auf, verteid'ge dich, du schweigst, so sprich doch. Philokleon: Er weiß halt nichts zu sagen, wie mich dünkt. Anticleon: O doch, es geht ihm eben vor Gericht wie dem Thukydides bei seinem Handel. Die Maulsperr ist's, die plötzlich stumm ihn macht. Zum Hund Labes: So geh beiseit, ich führe deine Sache. Schwer ist's, für einen angeklagten Hund zu sprechen, edle Richter, doch ich wag es, denn tapfer ist er und die Wölfe packt er. Philokleon: Gleichviel, er ist ein Dieb, er konspiriert. Anticleon: Von allen Hunden jetzt ist er der beste und tüchtig, einer Schafherd vorzustehn. Philokleon: Was taugt er, wenn er Käse stiehlt und frisst? Anticleon: O, er verteidigt dich, bewacht die Türe, kurzum ein wackrer Mann, das bisschen Mausen verzeih ihm, Zitterspielen kann er nicht. Philokleon: Doch lesen, ja, und schreiben könnt er's nicht, der Schelm, hätt er sich schriftlich nicht verteidigt. Anticleon: Ich bitt dich, höre doch die Zeugen an, tritt auf, du Käseraspel, sprich vernehmlich. Ein Sklave bringt sie. Du warst ja Küchenmagd, gestehe frei, hast du dem Heer den Käs nicht klein gerieben? Die Käsraspel nickt. Ja, sagt sie, kurz und klein. Philokleon: Bei Zeus, sie lügt. Anticleon: Ach, guter Mann, erbarme dich des Unglücks, sieh, dieser Labes frisst dir Heringsköpf und Grät, er ist nicht nur daheim zu brauchen. Auf den Hund von Kydaten deutend: Der liegt dir vor der Schwell, und das ist alles, bringt einer was ins Haus, gleich will auch er sein Teil davon, bekommt er nichts, so beißt er. Philokleon: Weh, wie geschieht mir, Gott, ich werde weich, es ist mir angetan, ich bin gerührt. Anticleon: Erbarm dich sein, ich bitt, ich flehe, Vater, mach ihn nicht elend. Ha, wo sind die Kinder? Einige junge Hunde werden vorgeführt. Kommt her, ihr armen Würmer, heult und winselt, schreit, leckt die Hand ihm und zerfließt in Tränen. Großes Lamento. Philokleon bedeckt sich das Gesicht und winkt die Hunde fort. Herab, herab, herab! Anticleon: Ich steig herab, und ob auch dies, herab mit falscher Hoffnung, schon tausende getäuscht, ich steig herab. Philokleon, sich die Augen wischend, zum Henker auch, das Schlürfen tut nicht gut, mein Urteil hab ich jetzt rein weggeweint, dran ist der heiße Linsenbrei nur schuld. Anticleon: So kommt er durch? Philokleon: Das ist ne schwierge Frage. Anticleon. O Väterchen, besinn dich eines Bessern. Da nimm den Stimmstein, drück ein Auge zu, geh zu dem hintern Topf und sprich ihn frei. Philokleon, aufstehend. Nein, nein, das Zitherspielen kann ich nicht. Anticleon. Nun gut, so führ ich schnell dich da herum. Läuft mit ihm um die beiden Töpfe herum. Philokleon, mit geschlossenen Augen. Ist das der Vordre? Anticleon. Ja, da wirf hinein. Philokleon wirft den Stein in den ihm bezeichneten Topf. Anticleon gegen das Publikum. Geprellt, er spricht ihn wider Willen frei. Philokleon stürzt die Töpfe um. Jetzt leer ich aus. Wie lautet die Entscheidung? Anticleon. Das wird sich zeigen. Labes, du bist frei. Philokleon fällt um. Wie wird dir, Vater, Väterchen? Philokleon. Frisch Wasser. Anticleon. Komm, Vater, richt dich auf. Philokleon. So ist er wirklich frei, freigesprochen? Anticleon. Ja. Philokleon. Das ist mein Tod. Anticleon. Steh auf, mein Vater, mach dir keinen Kummer. Philokleon. Wie werd ich die Gewissensbisse tragen? Weh, freigesprochen hab ich einen. O, wie wird mir's gehen? Verzeiht mir, heil'ge Götter, unwissend tat ich's, meiner Art zuwider. Anticleon. Sei ruhig, Vater, sieh, ich pfleg und nähre dich treu und nehm dich allenthalben mit zum Mahl, zum Trinkgelag, zu jedem Fest. Ja, herrlich sollst du leben. Dich betrügt, dir lacht ins Antlitz kein Hyperbolos. Komm mit hinein. Philokleon. Wenn's das ist, herzlich gern. Alle ab. Chor. Zieht hin mit Frieden, wohin es euch freut. An die Zuschauer. Ihr aber indes, ihr Versammelten rings, Millionen und mehr, was wir jetzo euch sagen, das körnige Wort, nehmt wohl euch in Acht, dass es fruchtlos nicht auf den Boden fällt. Solches mag wohl dummen Gaffern, nimmer aber euch geziemen. Chorführer. Nun leiht mir, ihr Bürger, ein achtsames Ohr, wenn ihr hold seid lauterer Wahrheit. Denn der Dichter hat vor, dem Publikum heut ein Kapitel, ein kleines zu lesen. Mit Bösem, sagt er, vergaltet ihr ihm, was er öfters euch Gutes getan hat. Nicht offen im Anfang, nur insgeheim als Gehülfe von andern Poeten, indem er sich klug ein Exempel nahm an dem schlauen Propheten Eurykles und, versteckt in den Bäuchen von andern, euch Spaß produziert ein artiges Häuflein. In der Folge, da trat er auch offen hervor und wagte sich selbst in die Rennbahn und lenkte der eigenen Musengespann nicht zerrend am Maule von Fremden. Und, ob auch erhoben, gefeiert, verehrt, wie bei euch noch niemals ein Dichter, überhob er doch nie, das versichert er euch, sich in aufgeblasenem Dünkel. Nie trieb er sich frech lustspielend herum in Palästren, und wenn ihm ein Buhler, der sich ärgerte, daß er sein Bübchen verhöhnt in dem Lustspiel über den Hals kam, nicht einem gab er aus rücksicht nach auf gesinnung hielt er und ehre um die muse mit der er in liebe lebt zur kupplerin nicht zu erniedern ohne menschengefälligkeit trat er vor euch schon im anfang tapfer und furchtlos mit dem mut des herakles macht er sich frisch an die größte gefährlichste arbeit und verwegen bot er ihm selber die stirn dem tier mit den schneidenden hauern dem fürchterlich rollend im kopfe saß blitzsprühend das auge der künner und den kopf umzüngelten hundert köpf hundsföttischer heulender schmeichler eine stimme hat er die donnerstimm des verderbenschwangern gebirgsstroms des seehunds gestank den arsch des kamels und der lamia schmutzige hoden solch scheusal sah er und trotzte kühn den gestänken wie den geschenken und wie damals kämpft er noch jetzt für euch und im vorigen jahre da macht er an die vampyren sich und den drückenden alb an die nächtlich gespenstigen wesen die schlafende väter gepreßt und gewürgt großväter erdrosselt im bette die jedwedem von euch auf die brust sich gelegt der gern von prozessen sich fernhält mit zitationen und schwüren vor amt und zeugen aussagen euch schnürend daß mancher gejagt von verzweiflungsangst sich rettete zum polemarchen so erprobt er sich auch als beschirmer des lands der von ungeheuern es säubert doch ließt ihr im vorigen jahr ihn im stich wo das samenkorn neuer erfindung erstreut und erstickte dem keim es schon durch mangel an allem verständnis und dennoch schwur er und schwört er es beim Dionysos, so oft er ihm opfert, eine bessere komische Dichtung als die hat sicher noch keiner vernommen. Und wahrlich, ihr solltet euch schämen, daß ihr nicht gleich im Moment sie begriffet. Der Dichter jedoch ist im mindesten nicht in der Achtung der Weisen gesunken, weil er, weit überflügelnd die Gegner, zuletzt doch gescheitert sein Hoffen am Ziel sah. Das lasst euch gesagt für die Zukunft sein, ihr Verehrtesten, wenn sich ein Dichter bemüht, Überraschendes, Neues zu schaffen für euch, so behandelt ihn freundlich und haltet ihn wert, und bewahrt sie wohl auf, die poetische Frucht, und leget sie samt den Orangen hinein in die Kisten und Kasten. Befolgt ihr den Rat, dann riecht man, o Würze, Jahr aus und Jahr ein an den Kleidern euch schon den Verstand an. Erster Halbchor. Einst in bessern Tagen waren rüst'ge Tänzer wir im Chor, rüst'ge Kämpfer in der Schlacht, rüstig ja im höchsten Grad, mannhaft schon von wegen dem, hinunterdeutend. Ja, so war es einst, so war's. Jetzt ist alles hin, und weiß wie Flaum des Schwanes blüht um meine Stirn das Haar, aber dennoch, diese Trümmer selbst, sie lassen Jugendkraft erkennen, und mein Alter, wahrlich, dünkt mich besser als so manchen Bübchens Lockenkopf und eitler Putz und offenherz'ger Arsch. Chorführer, wenn von euch Zuschauern einer uns und unsern Wuchs beschaut und erstaunt, uns um die Mitte gar so wespenhaft zu sehn, oder fragt, was dieser unser Stachel wohl bedeuten soll, leicht erklären will ich's diesem, wär er auch den Musen fremd. Also wir mit dieser spitzen Hinterteilsverlängerung sind Athener, Autochthonen, echtes Vollblut, unverfälscht, ein Geschlecht von Helden, die sich vielfach um die Stadt verdient schon gemacht, zumal in jenen Schlachten mit dem Perserheer, als sie mit der Feuersbrünste dickem Qualm die ganze Stadt räucherten, um unsere Nester auszunehmen mit Gewalt. Aber einen Ausfall plötzlich machten wir mit Schild und Speer, und vom herben Wein des Ingrims trunken, griffen wir sie an, standen Mann an Mann und bissen uns vor Wut die Lippen wund, und vor ihren Pfeilen sahen wir des Himmels Blau nicht mehr. Abends mit der Götter Hülfe schlugen wir sie aus dem Feld, denn durch unsere Reihn geflogen war ne Eule vor der Schlacht. Und wie Thunfischfänger jagten, spießten wir die Fliehenden in die Hosen und zerstachen sie vom Kopf bis auf die Zehen. Also, daß bei den Barbaren überall bis diesen Tag nichts für stärker gilt und tapfrer als die Wespen von Athen. Zweiter Halbchor. Ja, da war ich unerschrocken, trotzend jeglicher Gefahr, in den Grund gebohrt versank unser Feind, da ihm entgegen mich die Kriegsgaleere trug. Damals dachten wir nicht dran, unsere Worte schön zu stellen oder andern einen Sykophantenstreich schlau zu spielen. Nein, es galt den Preis im Rudern. Drum gebühren uns, die manche Stadt den Persern abgenommen, die Tribute, die sie zahlen und um welche uns das junge Volk bestiehlt. Chorführer. Seht uns an von allen Seiten, um so besser seht ihr nur, daß an Art wir und Charakter Wespen sind mit Haut und Haar. Werden wir gereizt, auf Erden gibt es keine Bestie, die so hitzig jäh zum Zorne und so brummig ist wie wir. Unser Haushalt und Hantieren ist vollkommen wespenhaft, denn vereint in Schwärmen ziehen wir unsern Honigstöcken nach. Hier ein Schwarm, der zieht zum Archon, zu den Eilfern, hier ein Schwarm. Zum Odeon schwärmen andre, zu den Mauern geht ein Zug, eingefärscht, die Köpfe hängend, zum Ersticken festgedrückt sind wir da, wie Wespenmaden in den Zellen, regungslos. Überhaupt uns Brot zu schaffen, sind wir sehr erfinderisch, jeden, wer es sei, wir stechen ihn und füttern uns dabei. Freilich gibt es auch in unserer Mitte Drohnen, diese sind stachellos und sitzen müßig, passen nur auf den ertrag unsrer arbeit und verzehren unsern fleiß in fauler ruh. Ärgerlich vor allem ist es, wenn uns unsre löhnung wegschnappt ein kerl, der nie zu feld zog für die stadt, in dessen hand nie ein ruder, nie ein wurfspieß, nie die kleinste schwiele kam. Darum mach ich euch den Vorschlag für die Zukunft kurz und gut: Keiner, dem der Stachel mangelt, kriegt das 3-Obolen-Stück.